geht's jetzt los? Ich glaube, ja. Jetzt geht's los. Na, du mach schon. Geht's los? Ich glaube, es geht gleich los. Ja, jetzt geht's los. Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Na, was ist das denn? Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Vielleicht ist das der Herr Remsmar. Das glauben Sie doch mal im Leben nicht, dass da der Remsmar bei ist. Hermann soll so was nicht gleich beiseite wischen. Könnte ja sein, Herr Kollege. Das ist nicht der Remsmar. Da bin ich sicher. Da finden wir den auch nicht. Hören Sie mal. Ist er nicht? Nach einem umweltfreundlichen Lack. Zwar können Autolacke inzwischen nahezu lösungsmittelfrei auf das ist nicht der Remsmar. Auf schwermetallhaltige Farbpigmente konnte man bislang jedoch das nicht. Das ist doch eine Frauenstimme. Hören Sie doch mal hin, Kollege. Beispielsweise ließen sich nur auf der Basis sagen, von Cadmium ist mir das, also verstehe ich das auch eher so. Ich drehe das mal ein bisschen runter, ja. Das ja, nee, das ist er ja auch gar nicht, ne? Jo, da sitzen wir jetzt hier. Ja, wir sind hier bei der Sonderkommission, die für die in Hamburg für die Entführung von dem Herrn Remsmar zuständig ist. Also er ist ja jetzt wieder da, aber... Das hört man ja auch, dass wir in Hamburg sind. Schon allein am Akzent hört man das weg. Ja, das machen wir doch schon sehr gut, nicht? Jo. Die Umweltverträglichkeit der LCP... Oh, da ist ja doch der Remsmar. Ist er doch. Da sie ja rein organische Pigmente sind und im Prinzip aus Sand und Eigelb hergestellt werden. Sand und Im Eigelb. Gegensatz zu bisher eingesetzten rein anorganischen Pigmenten mit Sand und Eigelb enthalten sie zum Beispiel keinerlei Metalle oder Metalloxide. Das weiß ich nicht. Die Flüssigkristalle sind es auch, die den schillernden Farbeffekt möglich machen. Schillernder Farbeffekt. Abgeschaut haben die Forscher diesen Effekt nee, das in der ist doch Natur. Nichts für uns vielleicht. Irisierende Schmetterlingsflügel, vielfarbig schillernde Käferpanzer. Nee, ich stelle das wieder runter. Oberfläche. Ja, tun wir das, Herr Kollege. Oh, jetzt ist die Tür gegangen. Guten Tag, hallo. Hat wie immer geklungen wie eine Kassettenhülle. Ach richtig, wir sollten ja heute einen neuen Kollegen bekommen. Ja, das wird ja wohl sein. Jo, das bin ich, ne? Sogar eine Kollegin. Jo. Ich bin, darf mich vorstellen, Kriminalhauptweißmachterin. Kriminalweißmacherin. Oberkriminalhauptwachtmeisterin. Ja, das klingt gut. McHero, nicht? Hey, yo. Jo, hallo. McHero, darf ich mich vorstellen, mein Name, also ich bin Kriminaloberhauptwurstmacher, Cheeseburger. Ja, angenehm, mein Name ist Oberhauptkriminalmeister Fischmeck. Jo, aber sagen Sie mal, Kollegin McHero, was ist denn auf Ihnen überhaupt drauf? Was, ne? Was auf mir drauf ist? Je. Jo, da ist ja erstmal so, nicht, so ein großer Batzen Rindfleisch drauf. Auf, oh, nicht? Deutsches Rindfleisch und Zwiebeln und jo. Salat, Tomaten und so Soße, nicht so Currysoße. Das klingt lecker. Jo. Da würde ich gerne mal reinbeißen in ihn. Die Zuhörerinnen nee, und Zuhörer. Nee, das geht aber nicht, nicht? No? Zuhörerinnen nee. Und Zuhörer haben alle sicherlich bemerkt. Ich bin bemerkt, im Dienst. Wir sind alle drei keine Hamburger. Nee. Jo, wir können das auch nicht richtig. Das merken die nicht. Das sind doch alle Schwaben. Die merken das nicht. Nee. Ja, nun. Jo. Jo. Jo, jo. Ja, der Remsmar. Der Remsmar, ja. Jo, jetzt müssen wir den Remsmar suchen. Ich habe mir übrigens überlegt, finden vor allem den Remsmar, falls wir nicht? Das mit dem Dialekt nicht hinkriegen, können wir auch einfach Spitzlaute verwenden. So wie mit dem Spitzenstein, wo einer drüber stolpert. Ja, das haben Sie gut fällt gesagt. Es vielleicht jetzt nicht so auf, dass wir gar keine Frau Hamburger McHero. Sind, sondern Herr Cheeseburger. Fishmack. Und McHero. Jo. Jo. Ja, nun. Jo, der Remsmar, ne? Wir sind ja hier immerhin eine Sonderkommission. Wir sind die Sonderkommission für die Entführung von dem Remsmar. Remsmar aufzuspüren. Und wir haben auch Akten hier. Ja, jo, lassen Sie mal sehen. Können Sie das vielleicht mal ans Mikrofon halten? Ach so, das geht ja nicht. Nee, das sieht man da ja gar nichts. Müssen nicht. Wir nee, beschreiben müssen nicht, wir das beschreiben wohl. Was wir hier sehen wir auf haben dem Foto. Ein Foto aus Köln. Das ist da, wo er der da angekettet, also in dem Haus, wo er gefangen war. Jo, da haben wir hier ein Foto. Da sieht man an der Wand lang so einen Haken rausragen. Das ist ein Bereich, der ist vielleicht 14 cm im Durchmesser, würde ich sagen. An dem Haken war er festgekettet. Ja, da war der 33 Tage lang dran weggekettet. 33 Tage. Das muss man sich mal vorstellen, nicht? Muss man sich mal vorstellen, ja. Jo, und dann haben wir da vom Boden weg, haben wir links 31 cm zum ersten Bereich und da geht es dann nach rechts 14 cm weit bis zu dem Haken und dann wieder 34 cm runter zum Boden zurück. Das bedeutet, die 34 cm addieren sich mit den 31 oder man kann auch subtrahieren und dann hat man entweder eine große Zahl oder eine ganz kleine. Ja, und wenn man das dann so diagonal, das heißt so quer misst, also die Kollegen haben das ja sehr exakt durchgeführt, 31 Zentimeter. Also ich würde, das heißt doch, die Wand ist schief. Jo. Oder aber der Haken ist nicht parallel zum Boden angebracht. Wir haben ja auch noch einen dritten Bereich. Da könnte auch ein Haken mal drin gewesen sein, bei vielleicht der Oetker-Entführung damals. Und der ist 45 cm vom Boden weg, ne? Jo, das, und es sind dann 31 cm nach rechts und dann wieder runter zu unserem Haken. Und da haben wir die Differenz von 14 cm. Und das ist wiederum genau der Abstand von dem zweiten dunklen Bereich zum Haken rüber und unter einem Winkel von 45 Grad von der Ecke weg, haben wir dann mit 31,5 cm diagonal verschaltet an der Wand, am Putz, am Aufputz, durch die Diagonallinien und das Lot, das da drauf gefällt wird. Eine starke Tendenz nach Steuerbord. Ich würde sagen, wir suchen Remsmar Steuerbord. Das ist sehr interessant. Jo. Jo. Ach, Moment. Was sagten Sie? Wo ist das Völker weg? Herr Kollege, das ist ja alles sehr interessant, nicht? Aber haben Sie schon gemerkt, dass der Remsmar da gar nicht mehr dranhängt an dem Haken? Jo, jetzt sehe ich es auch. Jetzt, wo Sie das so sagen. Das stimmt ja, zwischenzeitlich war er ja tatsächlich schon wieder freigelassen. Der ist ja freigekommen, klar, der hat ja bezahlt. Ja, eben. Der hat ja 30 Millionen Mark bezahlt. 30 Millionen Mark, das ist ja ganz schöne Menge Geld. Da ist er ins Guinness-Buch mitgekommen. Ja, auf jeden Fall ist er dann ja gar nicht mehr an dem Haken da dran. Ne? Ja, wo sollen wir denn dann suchen, Herr Kollege? Das ist unser einziges Indiz, Entschuldigung. Also auf jeden Fall ist er jetzt wieder weg. Jo, nicht. Ja. Nun. Im Grunde weiß man gar nicht, wo anfangen mit Suchen. Ja, dann müssen wir mal. Man kann ja auf der ganzen Welt kann der Remsmar sich herumtreiben. Dann müssen wir mal im Handbuch für Polizisten gucken, man Informationen heutzutage an sich könnte vernünftig ja findet. Sein. Nee, er könnte überall sein könnte. Ja, dann gucken wir mal. Ich schlag das hier mal auf und dann hören wir da mal rein. Ja, tun wir das. Ne, jo. Man tut. Eure. Oh, was ist denn jetzt passiert? Jetzt haben wir den Einsatz verpasst. Nee, dann machen wir das nochmal. Nee, das geht nicht. Eure Tagesordnung. Jo. Das Handbuch für den gehobenen Polizeidienst. Das Handbuch für den gehobenen Polizeidienst, jetzt auch im Internet. Adresse Die Recherchetipps des Handbuchs für den gehobenen Polizeidienst werden Ihnen präsentiert von Diebels Altbrauerei. Das Internet. Unendliche Weiten. Ein digitales Rendezvous ist ein großes Ziel von Millionen Netzsurfern. Und was feststeht, es werden immer mehr, die sich per Internet auf die Suche nach allem und jedem machen. Die digitale Anführungszeichen Datenautobahn Abführungszeichen wird mehr denn je genutzt, egal ob privat oder geschäftlich. liebe Mitarbeiter im gehobenen Polizeidienst, diese kurze Information zeigt, in welche Bereiche die Polizeirecherchearbeit im nächsten Jahrtausend vordringen kann. Damit auch die technische Seite beleuchtet wird, haben wir vom Handbuch für den gehobenen Polizeidienst noch einen kleinen Beitrag vorbereitet. Wir fahren die Matz jetzt ab. Das digitale Rendezvous auf der Datenautobahn als großes Ziel aller Netzsurfer. Egal, ob privat oder geschäftlich. Und eigentlich ist ja auch alles ganz einfach. Computer einschalten, ins Internet einklicken und schon öffnet sich die wunderbare Welt des digitalen Netzes. Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht. Computer einschalten und die Recherche beginnt. Die Verbrecher sind schneller gefangen, als ein Mausklick zählen kann. Hallo? Hallo? Haben Sie vielleicht ein Nashorn gesehen? Was? Ein Nashorn? Ja, ein Nashorn, bitte. Sie spinnen ja wohl. Gibt doch hier keine Nashörner. Ach so, Entschuldigung. Ja, Herr Finzrei. Warum suchen wir überhaupt Nashörner? Ich hab's vergessen. Das heißt, nein, ich hab's nicht vergessen, aber wir müssen es ja dem Hörer erklären. Ja, das ist eine sinnvolle Idee von Ihnen. Da müssen wir jetzt etwas zurückgehen. Das ist ganz schön kompliziert. Ja, warum? In der vorletzten Folge sollte die Welt untergehen. Huch. Stimmt, durch eine große Gestankexplosion sollte die Welt untergehen. Das konnte im letzten Moment abgewendet werden von einem Superhelden. Von Programmierman, aber leider um den Preis, dass unser Studio mitgenommen werden musste, damit wir den Weltuntergang nicht ausstrahlen können. Für die Hörer, die das Olfaktophon haben, wäre das sofort tödlich gewesen und alle anderen hätten es dann wenig später erwischt. Ja, also daraufhin war dann unser Studio weg. Und dann haben wir herausgefunden, dass in Nashörnern im Horn sich Sender befinden. Und dann dachten wir, da muss dann ja auch ein Studio dabei sein. Und haben deshalb ein Nashorn gesucht, um unser Studio zu ersetzen. Stimmt. Und dann haben wir aber, wie war das? Wir haben dann herausgefunden, dass nicht nur in Nashörnern manchmal Studios versteckt sind oder Sender, Radiosender versteckt sind, sondern auch bei Entführungsopfern. Erführungsgefährdeten Menschen. Ja, und dann ist uns in die Falle für das Nashorn der Herr Riemsmar gegangen. Genau. Und dann haben wir die Grube über ihm wieder zugebuddelt. Weil er keinen Radiosender in der Nase hatte. Und haben den Herrn Angermeier dort zurückgelassen, um ihn zu bewachen. Moment mal, warum haben wir eigentlich nicht im Horn von Riemsmar geguckt? Stimmt, ja. Naja, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist er schon verbuddelt. Vielleicht finden wir doch noch ein Nashorn hier. Hallo? Haben Sie vielleicht ein Nashorn gesehen? Nein, ich habe seit Wochen kein Nashorn mehr gesehen. Mist, hier ist einfach nichts zu holen. Das ist ja vielleicht eine blöde Veranstaltung. Ja, dann schalten wir sie doch aus. Ja, da würde ich auch für plädieren, dann hört man diesen Lärm auch nicht. Ich mache das jetzt runter. So, ja, jetzt ist schön still, jetzt passiert auch nichts mehr. Das ist beruhigend. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir an einen Nashorn, würde ich sagen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was kommt denn da? Ist ja riesig. Das ist ja ein Riesending. Und sehen Sie, das schillert so, das springt das immer ist, über von... Rot, grün und blau. Blau und rot, aber auch ein bisschen. Changierend nennt man das. Ja, changierend. Meine Güte, was ist das nur für ein Ding? Das ist das Paradox-Mobil. Wo kommen Sie denn plötzlich her? Wer sind Sie überhaupt? Gut. Ich bin Paradox-Girl. Sind Sie da ausgestiegen aus dem Ding? Die Superheldin, die sich in sich selbst widerspricht. Noch eine Superheldin. Um Gottes Willen. Aber nicht, dass Sie uns... Wir haben ja gar kein Studio mehr, da können Sie ja nicht noch eins mitnehmen, ne? Das meinen Sie mit widersprechen wahrscheinlich. Und ich habe Ihnen eine Frage mitgebracht. Ja, bitte. Meine Herren, stellen Sie sich mal eine Menge vor, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst enthalten. Moment. Also die Menge enthält alle Mengen, die sich nicht selber enthalten. Wenn die Menge sich dann also selber enthält. Also angenommen, sie enthält sich selbst, dann dürfte sie sich ja gar nicht enthalten. Also so geht's nicht. Ja, Moment, aber es ist ja nicht gesagt, dass es die Menge ist, die ausschließlich alle Mengen enthält, die sich selber enthalten. Es ist also eine Menge, die alle Mengen enthält, die sich selber enthalten und zusätzlich noch sich selber. Ach so. Aufgelöst. Mist. Kein Problem. Mist, meine Waffen versagen. Ja, aber das ist dann ja doch was anderes. Mist. Also, meinen Sie? Nein, ich glaube nicht. Wir haben es gelöst. Ja. Noch, haben Sie noch mehr? Haben Sie noch was Schwierigeres? Alle Kreter lügen. Sagt wer? Sagt ein Kreter. Aha. Mhm. Ja, das heißt, wenn der Kreter jetzt lügt, dann ist er, dann lügen nicht alle Kreter, dann lügen vielleicht nur manche Kreter. Dieser Kreter lügt. Ach so, verdammt, ja. Es verdammt. Lügt dieser eine Kreter. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ja, das ist kein Problem. Diese Paradoxe, Sie haben aber merkwürdige Superfähigkeiten. Schöne Frau. Das ist ja unverschämt. Haben Sie vielleicht noch ein Nashorn? Aber das funktioniert dann wahrscheinlich ja auch nicht. Nee, dann lassen Sie mal. Nein, ich habe kein Nashorn, aber ich habe noch eine Frage für Sie. Noch ein? Ach, das ist ja wieder kein Problem für uns. Ja, bitte. Sie suchen Ihr Studio? Ja, das ist richtig. Genau. Hm? Warum, wenn ich fragen darf? Wir haben keins. Es ist weggenommen worden. Programmierman hat es uns weggenommen. Ja, aber Sie machen hier doch die ganze Zeit eine Sendung. Eine Sendung? Wie? Was? Ja. Sie sind doch jetzt, wir sind auf Sendung. Auf Sendung? Warum suchen Sie dann aber Ihr Studio? Aber wir haben doch kein Studio. Was? Moment. Wir haben kein Studio. Wir haben, Moment, wir sind auf Sendung, aber wir haben kein Studio. Sie meinen, wir haben kein Studio, obwohl wir auf... Das heißt, wir... Ja. Das heißt, wir, da leck mich doch, da leck mich doch am Arsch, also wirklich. Ja, leck's mich doch am Arsch. Leck mich im Arsch, lasst uns froh sein, morgen ist vergebens. Knurren, brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens, knurren, brummen ist vergebens. Vergebens drum, lass uns froh und fröhlich froh sein. Lass uns froh und fröhlich froh sein. Leck mich im Arsch, leck mich froh sein. Leck mich im Arsch, leck mich So, Herr Kollege Cheeseburger, Sie haben sich jetzt schon eingewählt mit dem Computer. Jo, da müssen wir nur noch das Netz anklicken. Ja, ich klicke mal das Netz an und dann steht uns das alles offen, sozusagen. Steht uns die Datenwelt offen wie der Arsch von der Werbeabteilung von Diebels, nicht? Oh, oh, oh, ja. Ja, doch. Das gewagt, ich weiß, aber man muss es ja auch mal sagen. Gewagt, dürfen, ne? Aber wahr. Wir sind immerhin im Staatsdienst, da muss man das sagen dürfen, wenn man im Staatsdienst ist. Da muss man ja geradezu die Wahrheit sagen. Frau Kollegin. Jo, ich finde auch. Ich glaube, das Netz steht uns jetzt schon offen. Ich will jetzt mal reingucken da in das Internet. Jo, jetzt ist es aufgegangen. Ich höre es im Hintergrund. Es ist aufgegangen. FBI, ja, das ist eindeutig das Netz. Jo, da wollen wir mal gucken. Ja, eigentlich sind wir ja auf der Suche immer noch nach diesem Reimsmar, der jetzt wieder verschwunden ist, ne? Ich glaube, er ist in Süddeutschland irgendwo verschwunden. Ach so, ja, ich habe auch sowas gehört, ja. Jo. Jo, was wollen wir machen? Ja, dann benutzen wir doch mal irgendwelche Suchmaschinen oder so. Jo, Alta Vista vielleicht. Oder den Webcrawler. Den Netzkrabbler, genau. Jo, klicken Sie den doch nochmal an. Klick. Aus der Welt der kleinsten Tierchen, der Webcrawler, der Netzkrabbler. Ja, liebe Hörer, der Netzkrabbler, das ist ein putziges kleines Tierchen mit 253 Beinen, mit so viel Beinen, wie die Erde Länder hat, und in jedem Land steht eins. Naja, Herr Kollege, das ist, glaube ich, nicht das, was wir brauchen. Klicken Sie doch mal auf die Zurück-Taste. Ja, das funktioniert nicht. Erst ist ja alles voller Frames hier. Je. Computer. Na, dann machen wir einfach ein Go-To. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Go-To-Back. Netzkrabbler. No, ich habe es auch nicht verstanden. Nicht? Ich glaube, das ist aber auch einfach gar nicht wichtig für unsere Aufgabe, jetzt hier den Herrn Remsmar zu finden. Ja, dann klicken Sie doch mal eine andere Suchmaschine an. Oder vielleicht hier das Protokoll. Ja, ich klicke jetzt mal hier verschiedene Links und Anker nennt man das, nicht? Anker, jo. Und? Kommt was? Das ist ganz schön langweilig in diesem Internet. Ich dachte, das ist eine Datenautobahn. Ich dachte, das ist ein neues Medium fürs nächste Jahrtausend. Ich dachte, da wird man eben Informationen nur so zugemüllt. Die Infobahn, diese Informationsautobahn. Oder das ich glaube, in Wahrheit ist das ein rechter Scheißdreck, nicht? Das sieht mehr so aus wie ein Feldweg, ne? Da vorne geht es auch gar nicht weiter. Haben Sie vielleicht noch ein Protokoll, das wir aufrufen können? Ja, ich sehe da noch ein Java-Applet rumkrabbeln. Ich klicke da mal drauf. Vielleicht kann ich es noch erwischen. Ja, und machen Sie klick, mal. Klick. Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Die Java-Applets. Ja, nee, ich glaube, Herr Kollege, das ist auch nicht das Richtige. Vielleicht wieder zurück. Der Manteau, wo kriegen wir denn jetzt den Remsmar her? Das möchte ich mal wissen. Ich glaube, in diesem ganzen multimedialen Scheißdreck hier, weiß ich nicht. Jo, Frau Kollegin, haben Sie was gefunden? Sie waren noch im Usenet tätig, in den Newsgruppen. Ja, ich habe jetzt da gerade so eine Seite, nicht von Diebels. Von Diebels? Jo. Ja, um Gottes Willen. Wenn Sie das gerade mal angucken wollen. Das sieht ja schrecklich aus. Jo, wir können virtuelles Bier. Von nichts zurückschreiben. Ja, wir können uns ein virtuelles Bier vielleicht saugen, wie wir sagen im Internet. Oh ja, da klicke ich mal eben drauf. Da ist so eine kleine Bierflasche. Ja, wir saugen jetzt ein virtuelles Bier. Jetzt habe ich es angeklickt. Jo. 10.000 Megaliter. Jo, jetzt ist da. Oh, guck mal. Und Milliliter waren das natürlich. Prost. Jo, Prost. Ja, dann mal ein Prost. Ne? Auf unseren Fahndungserfolg. Jo. Das ist nicht schlecht. Schmeckt fast so gut wie Jever. Jo, jetzt haben wir auf der Diebesbrauerei auch lang genug rumgehackt, finde ich. Jetzt kann man auch mal durchgeben, dass das Bier jetzt gar nicht schlecht ist, ne? Ja, ganz schön gesaugt von dieser Ja, ist auch Oettinger. Es ist übrigens Oettinger, jo. Gut. Ja, wir sind ja auch gar keine Hamburger, ne? Nein, wir sind Fishmack, Cheeseburger und Mac Hero. Jo. Gut, jetzt haben wir aber den Rem zweimal noch nicht gefunden. Ne? Ich würde sagen, wir posten jetzt in die Newsgroup hier. Die heißt altdiebels.de/suck.com/don't-drink-it.org. Da posten wir einfach mal was rein. Ja, ich denke, der... Formulieren Sie mal, Kollege. Dies ist eine amtliche Mitteilung. Sie machen das gut. Der Mantel, nur weiter. Vielleicht oben drüber ein Absender, vielleicht Sonderabteilung für den Remsmar-Entführungsfall von der Hamburger Kripo. Und, gut, dann posten wir das jetzt rein. Signatur noch dran vielleicht. Gut. Aber wir könnten in die Signatur vielleicht noch, um den Geheimdienst zu ärgern, irgendwie was von Bomben und RAF und vielleicht noch LSD und Haschisch und so reinschreiben. Das empfehlen wir übrigens auch allen da draußen, dass ihr in eure Signaturen unten so kleine Dinger dran macht, wo dann alles Mögliche drinsteht, ne? Ja, und dann hat der Geheimdienst so Suchmechanismen. Also ich weiß nicht, eigentlich dürfen wir Dienstgeheimnis dürfen wir hier im Radio gar nicht so... Im Fall nimmt mal, das ist höheres Interesse. Das nächste, kann man schon verraten. Nächste Lösegeld wird ja wahrscheinlich so um die 70 Millionen liegen. Ja, eigentlich ist es ja auch gar kein Geheimnis mehr. Jo. Oh, da ist schon die Antwort in der Newsgroup. Da ist tatsächlich Antwort gekommen, Herr Kollege. Ja, ist ja nicht zu glauben, ne? Ja, gucken Sie mal dahin. Das ist tolle Sache im Internet. Ich kann gleich mal aufrufen, ne? Jo, ich mach das mal auf. Das klingt wahrscheinlich gleich wieder wie eine Kassette. Ja, das tatsächlich. Wollen wir mal gucken. Jo. Aber das ist eine tolle Sache, das Internet. Ja. An die Beamten von der Remsmar Sonderkommission in Hamburg. Gucken Sie doch mal in Tübingen nach, steht da. Jo, das ist ja toll, dann machen wir aber gleich mal. Das können wir doch so nicht mit da rechtfertigen. Ja, das kriegen wir schon hin, also, schließlich eine Sonderkommission. So, dann klicken Sie mal Tübingen an, Kollege. Ich klicke jetzt mal an Tübingen dran. Jo, gut. Ja, um Gottes Willen. Was ist das denn? Das denn? Ja. Wie wird es mit den Ermittlungen weitergehen? Wird die Sonderkommission der Kripo Hamburg Erfolg haben? Was soll das heißen? Natürlich werden wir Erfolg haben. Und wie ergeht es eigentlich den Kollegen in Tübingen? Ja, das würde ich auch wissen. Hat Paradox Girl mit ihren Verwirrbemühungen Erfolg? Kann sich Rems mal wieder ausbuddeln? Wir sind gespannt. Jo. Jo. Jo. Herr Denmanteau, Tübingen bitte. Ja, einmal Tübingen und zurück, ne? Jo, zurück ist wichtig. Ich glaube, Tübingen ist ein Drecksnest. Wollen wir ja nicht so lang bleiben, ne? Nee, ich muss wieder ein Wort haben. Die Schwaben sind auch sehr unfreundlich. Zu uns schrecklich, jo. Ja, ich glaube, ich habe es gelöst. Es ist ja so, Frau Paradox Girl, das ist praktisch, also passen Sie auf, ich habe es raus. Ja, da bin ich gespannt. Wir haben es damit zu tun, dass wir ein Studio suchen, aber auch senden. Und das liegt daran, dass es da zwei Ebenen gibt. Das ist doch paradox. Meta-Ebenen sozusagen, die wir da eingezogen haben. Passen Sie, wir haben das Studio umgebaut und haben hier so eine Meta-Ebene rein. Deswegen müssen wir uns immer bücken, wenn wir hier reinkommen in der Wüstenwelle. Wir müssen den Nacken beugen. Und dann können wir aber hier zwei Ebenen unterbringen, wo sonst immer nur eine war. Und das ist einmalig in der Tagesordnung. Das macht keine andere Sendung. Jetzt sehe ich es auch. Und wir können das reflektieren. Wir haben also auch Spiegel überall. Das funktioniert auch nur auf der Wüstenwelle. Ja, das geht in anderen Sendern nicht. Da können Sie nicht senden und gleichzeitig nicht. Das ist da muss ich kapitulieren, also aber ich vielleicht muss sagen, in den anderen Sendern ist gar nicht genug Tiefe vorhanden, um eine zusätzliche Ebene einzuziehen. Aber was wir uns überlegt haben, Sie sind doch auch Superheldin. Da könnten wir doch Sie vielleicht dazu überreden, dass Sie gegen Programmiermann sozusagen uns zur Seite stehen. Wie wäre das? Ja, ich stehe ja eigentlich niemandem zur Seite. Das ist es ja. Ich bin zwar Superheldin, aber ich helfe niemandem. Aber das ist ganz schön widersprüchlich. Wäre es vielleicht möglich. Aber passen Sie auf, Sie haben das offenbar konsequent mit Ihren Widersprüchlichkeiten. Aber Sie müssen doch auch die Widersprüchlichkeiten mal brechen. Muss ich Ihnen jetzt quasi helfen? Ja, genau. Das meinte ich. Das meinte ich. Sehr schön. Sie haben es mir vorweggenommen. Ja, dann das Paradoxmobil steht ja schön da mit seiner schillernden Oberfläche. Vielleicht, wenn wir da changieren von grün nach blau. Das ist, glaube ich, von rot nach orange, bitte. Eine Entwicklung von Büscher und Hofschulz. Wir können, das Studio ist weggeflogen. Können wir da irgendwas drehen? Wir können nicht, aber wir können doch. Das ist schon wieder so. Wenn Sie bitte draußen bleiben und trotzdem einsteigen würden. Bleiben Sie vielleicht draußen, Herr Finsker, dann steige ich ein. Ja, ich finde, das sollten wir ausdiskutieren. So geht das, aber es geht auch nicht. Aha, also vielleicht, wenn wir, Moment, Sie, also, nee, ich dachte, Sie wollten uns helfen. Herrgott nochmal. Also ich steige jetzt ein. Kommen Sie, Herr Finskai, das geht ja so nicht weiter. Ja, ich steige dann auch mal ein. Aber Herr Finskai, Sie müssen schon einsehen, dass das auch ein komplizierter Fall ist. Sehen Sie, Sie steigen ein, aber Sie sind trotzdem noch draußen. Es ist nämlich ein Paradox Cabrio. Oh, hatte ich gar nicht bemerkt. Raffiniert nicht, das ist, weil das so schillert, da sieht man es nicht richtig. Ja, dann fahren wir doch auf den Wellen der Abmoderationsmusik praktisch auf zu neuen Ufern und suchen das Studio. Ach, ist es schon soweit? Ich glaube schon, ja. Die Sendung ist zu Ende. Ja, mit dem Motto haben wir jetzt natürlich noch ein Problem, weil wir haben gar kein Motto gefunden bislang. Ein bisschen schwierig. Ist uns ja nicht das erste Mal so passiert. Ja. Gut, aber Frau Paradoxke, wie ist denn das jetzt mit dem, wie sollen wir denn unser Studio wieder kriegen? Programmierman ist damit ja letztes Mal weggeflogen und ich sehe an Ihrem Mobil nichts, was irgendwie sich in die Lüfte erheben könnte. Das schillert ganz schön, aber sonst? Ja, das braucht es ja auch nicht. Es braucht Räder, um zu fliegen und Flügel, um zu fahren. Ach so. Wie bitte? Ach so, das ist ein Paradoxmobil. Gut, also dann meinetwegen, dann fliegen wir jetzt. Soll es mal mit den Rädern flattern, um uns hier nach oben. Die Flugmusik an. Denn, liebe Hörerinnen und Hörer, das war oder war nicht eure oder unsere Tagesordnung. Oder Unordnung. Manchmal. Vielleicht. Eure Tagesordnung stand heute unter dem Motto Eure Tagesordnung Paradox und wurde gemacht von eventuell von Kai Schreiber. Dann könnte es sein, dass Caroline Härte dabei war. Und vielleicht hat auch Sven Saale mitgemacht oder auch nicht mitgemacht. In gewissem Sinne hat er nicht mitgemacht, aber in anderer Betrachtungsweise hat wiederum auch der Kai Schreimer nicht wirklich mitgemacht. Man müsste mal gucken, ob die Caroline Hertha eigentlich in allen Weisen mitgemacht hat. Oder ob es da nicht vielleicht, ja. Man weiß es nicht. Nee, man steckt im Paradoxmobil und nicht drin. Schwierig, schwierig. Also wenn wir alle mitgemacht hätten, dann eventuell könnte man eine andere Betrachtungsweise finden, wo das nicht der Fall wäre oder so. Man könnte es aber auch lassen. Eure Tagesordnung fordert euch heute wieder ganz schön, aber das hat jetzt ein Ende. Liebe Hörer, wir sagen alle, wie immer, wie es gewohnt seid. Tschüss.